5. Abdruck des Reichswart Nummer 14 vom 8.4.1922. Am 7. März 1922 veröffentlichte ich im Deutschen Abendblatt den folgenden Aufsatz. Vor einiger Zeit beschäftigten wir uns hier mit der Weltorganisation des Zionismus. In diesem Zusammenhang wurde auch der jüdische Orden Bnei Bris erwähnt und in der Folge sind aus dem Leserkreise Anfragen nach dem Wesen dieses Ordens an uns ergangen. Der Name Bnei Bris bedeutet Söhne des Bundes. Der Orden ist ein rein jüdischer Orden und wurde 1843 in New York gegründet. Dort ist auch heute noch sein Schwerpunkt und seine Zentralstelle. In Deutschland wurde der Orden 1882 eingeführt. Deutschland bildet den 8. Distrikt. 1885 wurde die Großloge für Deutschland 8 gegründet. Interessant ist die Stellung des Freimaurertums in Deutschland zu dem Orden. 1887 erklärte der Deutsche Großlogentag den Orden für eine Geheimgesellschaft. Es wurde eine Entschließung gefasst, kein Mitglied ihrer Logen dürfe dem Orden Bnei Bris angehören. Im Laufe der Jahre gelangte der jüdische Orden bald zu Macht und Einfluss auch auf das deutsche Freimaurertum. Die Folge war, dass der Großmeisterverein von Hamburg bei Reut-Frankfurt Anerkennung für den Bnei Bris-Orden verlangte. Demzufolge setzte der Großmeisterverein 1906 auf dem Großlogentage durch, dass der Bnei Bris-Orden als Freimaurerorden anerkannt wurde und man es den einzelnen Logen überließ, brüderlich mit dem Judenorden zu verkehren. Die altpreußischen Großlogen stimmten gegen diese Anerkennung und wurden überstimmt. Sie ließen die Entscheidung über sich ergehen, auffallenderweise. Konsequent wäre gewesen, wenn die preußischen Logen ihren Austritt aus dem Großlogenbunde erklärt hätten, zumal sie mit ihren Mitgliedern weitaus die Mehrheit unter den Freimaurern in Deutschland darstellten. Die bedauerliche Haltung der preußischen Großlogen auf dem Deutschen Großlogentage 1906 ist nicht allein für das Verhältnis des deutschen Freimaurertums zu dem jüdischen Geheimorden entscheidend geworden, sondern auch zur Stellung auch der preußischen Großlogen zum internationalen Judentum überhaupt. Sie hat aber damit eine schwere Charaktereinbuße erlitten. Heute zählt der Bnei Bris-Orden schon 80 Logen in Deutschland. Sie sind der genannten Großloge für Deutschland 8 unterstellt. Der Zweck des Bnei Bris-Ordens ist jüdische Weltpolitik großen Stils. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Israeliten in einer Weise zu verbinden, in der die Entwicklung der höchsten Interessen des Judentums am ehesten und allgemein ermöglicht ist. Das ist also das Ziel der Weltbeherrschung, politisch, wirtschaftlich und nicht zum wenigsten kulturell. In Deutschland pflegen die Juden, was von ihrem Standpunkt auch ganz richtig ist, nur dann von dem Orden Bnei Bris zu sprechen, wenn es unumgänglich erscheint. Dann wird der Orden als reine Wohltätigkeitsanstalt dargestellt, auch das ist sicherlich klug und zweckmäßig, zumal die Deutschen es durchweg glauben. Seinem Ursprung nach ist der Bnei Bris eine Ergänzung bzw. Verlängerung der Allianz Israelite Universelle, von der man schwerlich sagen kann, sie sei eine Wohltätigkeitseinrichtung und unpolitisch. Die weiteren Zusammenhänge mit den anderen jüdischen Weltorganisationen werden ohne weiteres klar durch ein Wort, welches auf dem 4. Zionistenkongress fiel: die Zionisten seien die moralischen Erben der Allianz Israelite Universelle. Das war in einer Periode, als die Allianz an Führung und Einfluss eingebüßt hatte und der Bnei Bris-Orden in Deutschland noch ohne Machtstellung war. Man sieht auch bei diesem Beispiel wieder, dass die jüdischen Organisationen, einerlei wie sie sich nennen und was für Ziele sie angeben, alle ineinander hängen, miteinander arbeiten und jenen nur ein anderes Gesicht des großen jüdischen Weltprotests bedeutet. In einer Festschrift des Ordens UOBB zur Feier seines 20-jährigen Bestehens schrieb G. Karpeles unter anderem: Die Idee des Freimaurertums ist ebenfalls mit innerer Naturnotwendigkeit aus dem Judentum hervorgegangen. Führt es ja auch den Ursprung seines Ordens bis auf den König zurück, der Israels höchste Blüte gesehen, nimmt ja ein wichtiger Teil seines Zeremonials ausdrücklich auf den Bau des Salomonischen Tempels Bezug und seine Phraseologie ist demselben vielfach entnommen. Das Judentum würde aus diesen Gründen das Freimaurertum neben sich dulden können, denn die Juden glaubten, dass seine Lehre Lehre der Menschheit bedeute, deren Träger die Kinder Israels seien. In einer anderen Schrift über den UOBB wird derselbe weltumspannende Orden Brebis genannt, in dessen Bereich die Sonne nicht untergeht. Weiterhin wird gesagt, seine grundlegenden Gedanken seien uralt, er ruhe auf den Prinzipien der Einheit des Menschengeschlechts, der Gleichheit aller in Rechten und Pflichten. Diese uralten Prinzipien haben für die Kinder Israels stets den wirksamen Sprengstoff gebildet, um Revolutionen zu erzeugen und zu organisieren, welche letztere wiederum, nach dem bekannten Wort, immer der Stern Judas wurden. Weiterhin setzt der Verfasser auseinander, die Juden hätten sich in Deutschland der Erfolge gefreut, welcher der große Umsturz in Frankreich gebracht hatte. In den 70er Jahren seien sie aber von einer antisemitischen Sturmflut bedroht gewesen, alle Errungenschaften hätten damals auf dem Spiel gestanden. Ein jüdischer Clausewitz hätte ihnen damals weise geraten, zieht euch in eure Zelte zurück, bis der große Sturm vorüber ist. In dieser Not hätte die Judenschaft ein schützendes Dach gesucht und schließlich im Tempel des UOBB gefunden. Was übrigens die Gleichheit der Pflichten und Rechte anbelangt, so haben heute wie ehedem die Juden immer alle Rechte beansprucht, aber niemals Pflichten auf sich genommen, welche die internationalen und Weltzusammenhänge des Judentums und seiner Mittel irgend beeinträchtigen könnten. Jenes Schlagwort ist stets nur für die dummen Wirtsvölker gewesen.